Live. DJ Session. Mit Dimitri Vegas und Like Mike. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session. Heute mit einem exklusiven Set von Dimitri Vegas und Like Mike. Die Brüder legen direkt los mit ihrem aktuellen Track Makina Time. Zusammen mit Marlon Hofstadt und DJ Connick. Viel Spaß damit. Session mit Dimitri Vegas und Like Mike. Thank you. von Faustix, OBS und Cosimo. Den Track hört ihr hier bei uns in der 1 Live DJ Session von unseren heutigen Gästen Dimitri Vegas und Like Mike. Weiter geht's in ihrem Mix mit Dom Dolla und seinem Track Girls. Das Ganze spielen sie euch im Leighton Giordani Remix. Insane and knew there's not much I could do. I saw him look at me, but then I looked to you. Just grab my hand, he'll understand. Let's dance like 1992. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Girls, don't need nobody. Just grab my hand, he'll understand. Let's dance like 1992. I saw you look to him. ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy. Und Like Mike bringen euch die maximale Rave Energy in die 1 Live DJ Session. Viel Spaß wünsche ich euch weiterhin mit ihrem Set. I your attention. There's a few more things I'd like to mention. I'll take you to a new dimension. Sektor Hour. Wir sind mitten im Set von unserem heutigen Gast, DJ Duo. Dimitri Vegas und Like Mike sind für euch am Start. Dreht nochmal auf und genießt ihr Set. Session mit Dimitri Vegas und Like Mike. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. Session gerade in der zweiten Stunde mit unserem Gastmix. Them at my home party. Why you ain't invited, as we all can see? Is it you or is it me? I got a lot of pretty friends, they all like me. That's why you always see them at my home party. Why you ain't invited, as we all can see? Is it you or is it me? Or is it me? Session mit Dimitri Vegas und Like Mike. Let's go! Ihr hört die 1 Live DJ Session gerade mit einem exklusiven Set von Dimitri Vegas und Like Mike. Jetzt gibt's für euch ihren krassen Banger. Thank you, not so bad, zusammen mit Tiesto, Daido und W&W. Acid track. I mean, they're all acid. Which one? You know, the one that goes na na na na na na na na na na. Oh yeah, you mean this one. We'll be right back. Am Ende der 1Live-DJ-Session mit Dimitri Vegas und Like Mike, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht es natürlich weiter. Diese Woche mit einem Mix von unserem Resident-DJ Lovra. Wenn ihr mehr über die DJs wissen wollt, dann checkt doch einfach mal unsere App. Da findet ihr nochmal alle Infos, Playlists und auch DJ-Sets zum Nachhören. like the face down, ass up. That's the way we like the fuck face down, ass up. That's the way.